war eine Nacht. Oh, welch eine Nacht, es war wirklich, welch eine Nacht. Der Mond war lang, als wenn man lacht, es war wirklich, welch eine Nacht. Die Nacht schien entfacht, hell im Sternenlicht. Oh, als sie küsst mich, konnte nur verlieben mich. Oh, es war ein Kuss. Oh, welch ein Kuss, es war wirklich, welch ein Kuss. Oh, wie sie geküsst, oh, welch ein Kuss, es war wirklich solch ein Kuss. An ihre Lippen zu denken, schon mich entfacht. Ich erinnere mich und sehne mich danach. Doch ich gab mein Herz an ihr, süß ergeben mich. Wie ich erinnere mich, wird stets erinnern mich. Oh, welch ne Nacht. Oh, welch eine Nacht, es war wirklich solch eine Nacht. Kam der Tag und mein Herz, ihre Liebe, die Nacht war vorbei. Doch ich niemals vergesse den Kuss in dem Mondeslicht. Oh, solch ein Kuss, oh, solch eine Nacht. Es war eine Nacht. Oh, welch eine Nacht, es war wirklich solch eine Nacht. Es kam der Tag und mein Herz, ihre Liebe und die Nacht war vorbei. Doch ich niemals vergesse den Kuss in dem Mondeslicht. Wie ich erinnere mich, werd stets erinnern mich. Pff, die Nacht, oh, welch eine Nacht, es war wirklich, welch eine Nacht. Als wir uns geküsst, konnten wir verlieben mich. Doch ich gab mein Herz an ihn. Solch eine Nacht, es war wirklich solch eine Nacht. Als wir uns geküsst, konnten wir verlieben mich.